Der große Erfolg von Pygmalion wurde auf unerwartete Weise unterbrochen. Am 28. Juni 1914 wurde der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin in Sarajevo erschossen. 4 Wochen später erklärte Österreich den Serben den Krieg. Russland machte gegen Österreich mobil, Deutschland erklärte Russland den Krieg. 2 Tage später, am 3. August, Frankreich und kurz nach dem Einmarsch der Deutschen in Belgien trat England in den Krieg ein. Binnen einer Woche waren alle Theater in London geschlossen und ich musste wieder einmal nach Amerika reisen, um mich zu sanieren. Joey blieb in London zurück und schrieb politische Artikel für den New Statesman. Stella, dieser Krieg wird allmählich zu blödsinnig, um Worte dafür zu finden. Sie kommen nicht vom Fleck und erzielen kein anderes Ergebnis als umbringen, umbringen, umbringen. Der Kaiser fordert von Zeit zu Zeit eine weitere 1 Million Männer an, um sie umbringen zu lassen, und der König ruft seinerseits eine weitere 1 Million Männer auf, um sie umbringen zu lassen. Und da sie nun die Sache so weit geregelt haben, dass mit ihren stupiden Kämpfen überhaupt nichts geregelt werden kann, warum stehen die Frauen nicht auf und sagen, wir haben die Mühe, diese Männer zu gebären? Und wenn ihr nicht aufhört, sie umzubringen, dann werden wir uns weigern, noch weitere in die Welt zu setzen. Aber leider sind die Frauen genauso idiotisch wie die Männer. Liebster Joey, ich hoffe, man hat dir aus New York gekabelt, dass die Pygmalion-Tournee abgebrochen wurde. Ich konnte einfach nicht weiter. Ich war erledigt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man so müde und noch am Leben sein kann. Legte ich mich hin, so konnte ich nicht aufstehen. Wenn ich saß, konnte ich mich nicht hinlegen. Wenn ich lachte, weinte ich. Und so hielt ich es schließlich für besser, eine Weile mit dem Theaterspielen aufzuhören. Ich bin mittlerweile ganz hässlich geworden und mein Haar fängt an, grau zu werden. Aber die Zeitungen hier mit ihren Schlagzeilen genügen schon allein, um einen wahnsinnig zu machen. Ich war und bin immer noch sehr besorgt um meinen Sohn Beo. Er wurde an der Dardanellenfront krank und nach Alexandrien geschickt. Von seiner ganzen Kompanie sind 3 Mann übrig geblieben. Dieser Krieg. Dieser ungeheuerliche, endlose, verfluchte Irrsinn. Ich wünschte, du wärst hier. Liebe Stella, Ende Oktober hielt ich vor dem Londoner Publikum 2 Vorträge über den Krieg. Man erwartet einen Ansturm. Aber das Ergebnis war, dass sich die 300 Leute nach und nach fortschlichen und nur 2 Fragen gestellt wurden. Beide über Jesus Christus. Deine Fotografie ist zu jung und schön, um wahr zu sein. Du solltest mich sehen. Ich sehe aus wie 70. Am Theater habe ich mir nun die Hörner abgestoßen. Ich kehre wieder zu Politik, Religion und Philosophie zurück. Das verursacht mir schreckliche Kopfschmerzen, befriedigt aber meine Seele. Nach 2 endlosen Jahren in Amerika kehrte ich schließlich 1916 nach Europa zurück, um für die Truppen in Frankreich und England Theater zu spielen.